erfolgreichen abgeschlossenen Praxisforschungsprojekten fällt auf, dass sie anders landen, als sie anfingen. Vieles ist also unterwegs gelernt und gar korrigiert worden. Hoffentlich, denn es geht ja darum, neue kritische empirische Einsichten zu gewinnen. In unseren kritischen Praxisforschungsprojekten ist eigentlich zu erwarten, dass dies besonders wichtig ist und deutlich wird. Wir wollen ja anders an bekannte Forschungsthemen angehen oder gar andere Themen einführen. Deswegen ist es für uns besonders wichtig, das neue kritische Potenzial in unseren Projekten voll zu nutzen und dabei nicht bei unserem Vorverständnis am Projektanfang stehen zu bleiben. Unsere Projekte haben eben ein exploratives Potenzial oder Charakter. Ich werde das anhand meiner Forschung als Beispiel veranschaulichen jetzt für den Rest meines. Veröffentlicht ist es schon und auf Dänisch gibt es ein Wort, einen Begriff dafür, das heißt Bauklugscape. Das heißt, was man erst im Nachhinein wissen kann. Und das, wenn etwas veröffentlicht ist, ist das, was ich sage, also im Sinne von Bauklugscape hier vorgeführt. Ich weiß es jetzt, ich wusste es am Anfang nicht. Alles hat jetzt einen schönen Platz gefunden in dem Produkt. So war es durch den ganzen Prozess hindurch aber nicht. Ich fand kein Wort dafür auf Deutsch. Ist es wirklich wahr, dass es sowas nicht gibt? Das ist eigentlich psychologisch sehr interessant, finde ich übrigens. Wenn das so ist. Na. Also am Anfang, als ich dieses Projekt anfing, hatte ich mir vor, größeres Gewicht auf die Wirkung von Therapie im Leben der Klienten zu legen, als üblich in der Therapieforschung. Die Hauptinspiration dafür war eine schwedische Untersuchung von zwei heutigen Kollegen von mir, Eliasson und Nygren. Die hatten eine Untersuchung gemacht, wo sie Aufnahmen von Therapiegesprächen machen und nach Videoaufnahmen und nach den Gesprächen die Klienten und Therapeuten je für sich mit den Aufnahmen konfrontierten und ihnen Fragen über das, was da lief, gestellt haben. Und was rauskam, die fragten etwa, welche waren die wichtigsten Episoden im Gespräch? Welche Zielstellung hattest du? Was hat sich für dich darin ergeben? Und die gleiche Fragen haben die beiden gestellt und die Antworten waren in jedem Fall verschieden. Die haben nicht die gleichen Sequenzen für wichtig gehalten, die haben nicht die gleichen Ziele gehabt, die haben nicht die gleiche Auffassung von der anderen Partei in dem Gespräch gehabt, sondern unterschiedlich, durch und durch. Das spricht ja gegen das übliche Verständnis, jedenfalls in der die übliche Auffassung, jedenfalls in der Therapieforschung, darüber, was ein gutes Verständnis zwischen Therapeut und Klient nun sei. Denn in der Forschung wird eigentlich gemeint, in der empirischen Forschung, traditionellen Forschung, dass eine Therapie dann also eine gute Chance für Erfolg hat, wenn Klient und Therapeut einer Meinung sind. Denkt euch mal, einer Meinung. Das ist ein gutes Verständnis im Sinne von der Mainstream-Therapieforschung. Die beiden Forscher hier wurden dann auch bei der Ethikkomitee des Psychologenverbandes in Schweden eingeklagt von den Therapeuten, weil die Veröffentlichung von Ergebnissen, denen zufolge die Klienten und die Therapeuten nicht dieselbe Sicht auf die Therapie hatten, die Therapie der Klienten schaden würde. Natürlich wurden sie freigesprochen, aber denkt euch mal dieses Argument. Wenn Klienten anderes sagen über die Therapie als die Therapeuten, ist es eine Bedrohung gegen die Erfolgschancen der Therapie. Ich finde, dass sie aus guten Gründen verschiedene Ansichten haben, weil sie aus unterschiedlichen Hintergründen in die Sitzungen kommen, unterschiedliche Anliegen und Verantwortungen drin haben. Und das hat mich allmählich zu der Idee einer neuen Fragestellung, diese Auseinandersetzung damit. Ich hatte diesen Text in Seminaren in Kopenhagen auch mit Studenten durchgearbeitet und so weiter. Und die Fragestellung war dann die Wirkungsweise von Therapie als ein Verhältnis zwischen Alltagsleben und Gespräch zu fassen, statt innerhalb des Gesprächs. Also die Frage kann man auch sagen, ich habe einen Forschungsantrag gestellt, den bewilligt gekriegt, und die Fragestellung des Projekts dahin war, wie Gespräche welche Bedeutung und Spuren im Alltagsleben der Klienten hinterlassen. Ich finde das eine falsche Fragestellung. Aber das war die Fragestellung, mit der ich anfing. Ich habe ein Design gemacht, das ist umgereicht hier auf Englisch kurz, wo also die Gespräche auf Tonband genommen werden und die Klienten zu Hause interviewt werden über das, was im Alltagsleben verläuft, über Veränderungen, die da stattfinden und über die Rolle der Therapie und anderer Verhältnisse in diesen Veränderungen. Diese glücklicherweise gibt mir so ein Design die Möglichkeit, meine Fragestellung zu widerlegen, nicht nur meine Fragestellung zu widerlegen oder zu bestätigen, sondern auch in Frage zu stellen und zu entwickeln. Ich bin nämlich auf unerwartete Probleme gestoßen in dem Projekt und habe unerwartete Materialien gekriegt durch das Design des Projekts, zum Glück. Ich hatte Daten nicht nur aus dem Gespräch, ich hatte das Daten über verschiedene Zusammenhänge im Alltagsleben der Klienten. Und das hat dann Neues von mir, Unerwartetes und Andersartiges zum Vorschein gebracht. Das hat also dann auch dazu geführt, dass mein Verständnis von meiner Empirie herausgefordert wurde, und ich habe das so passieren lassen. Ich bin auf diese Herausforderung eingegangen. Ich suchte gar in der Empirie das, was ich so bisher von vornherein noch nicht wusste. Also diese Hinsichten, in denen die Empirie reicher war als mein Vorverständnis, als meine Fragestellung. Das Andersartige, das, was in meiner Fragestellung nicht dabei war, sondern in den Interviews mit den Klienten eine zentrale Rolle spielte. Die Überraschung von mir im Vergleich zu meinem Vorverständnis. Das, was ich noch nicht begriffen hatte, was in den Aussagen der Klienten vorkam. Das, was mir merkwürdig vorkam, in dem, was sie da sagten. Das, was mir so vage war, wo ich viel klarere Antworten erwartet hatte, aber sehr vage, so umschweigende Antworten kriegte. Und ich suchte nach dem, was nicht gesagt wurde, was ich aber erwartet hätte, dass sie sagen würden. Und die Frage, die ich mir dabei stellte, war, warum haben sie so geantwortet? Aus ihren Gründen, in ihrer Praxis herausgesehen. Das war die neue Fragestellung, um daran zu kommen, auf das Andersartige. Und indem ich darauf einstieg, stärken sich bei mir Bedürfnisse und Möglichkeiten einer neuen Analyse, einer anderen Art der Analyse, als ich es mir vorgestellt hatte. Also, anders formuliert, wenn eine Empirie zurückmeldet, müssen wir oft früher Annahmen neu überlegen oder gar ändern. Schon im Projekt. Die Fragestellung wird also da schon im Laufe des Projekts mitentwickelt. Durch den Verlauf des Projekts. Und deshalb geändert. Vor allem habe ich eine Schwerpunktsverlagerung gemacht, weil so viel in meiner Empirie über die Rolle, die Bedeutung dessen, was außerhalb des Gesprächssettings stattfand. Ich habe den, wie ich gestern schon sagte, meinen Blick auf Therapie dezentriert, also den Blick auf den Alltagszusammenhang gerichtet vor allem und die Teilnahme an den Gesprächen vom Alltagszusammenhang der Klienten heraus gesehen und nicht, wie die ursprüngliche Fragestellung war, wie die Gespräche in den Alltag hinein Spuren hinterlassen, sondern wie die Klienten in und durch das Eingehen und Rausgehen in die Therapie Veränderungen bewirken. Also vom Alltagsleben heraus, wie kann der Besuch von Therapiegesprächen in einem ausgesonderten therapeutischen Handlungszusammenhang im Alltagsleben der Klienten in anderen Handlungszusammenhängen werden? Das war die neue Schlüsselfragestellung. Was müssen die Klienten tun, um eine solche Wirkung dort überhaupt zu erzielen, war eine andere eng daran geknüpfte Fragestellung, die ersetzt die übliche in der Therapieforschung. Was muss der Therapeut tun, damit eine Wirkung in den Klient auftaucht? Ne? Ich würde sagen, solche Projekte, wie überhaupt, finde ich, Praxisforschungsprojekte ausüben zu können, dabei hilft es, eine Praxis schon vorher von innen her zu kennen. Das ist ein Vorteil, aber das bringt auch leicht Vorurteile mit sich. Und meine erste Fragestellung war von beiden geprägt. Nicht nur von meinem Vorwissen, Vorkenntnis, sondern auch von Vorurteilen darüber, wie man Therapie versteht. Dean Lay nennt sowas Core Blindness. Also es gibt Kernkennzeichen einer Praxis, die für uns, die sie jeden Tag betreiben, zu Selbstverständlichkeiten werden, die uns schwerfallen zu erblicken und zu hinterfragen. Dabei hilft es, ein Hin und Her zwischen Uni und Therapiepraxis zu machen, um zu betreiben in der Praxis. Das war mein Glück. Das hilft, einen anderen Blick zu entwickeln. Also Theorien zu lesen, in Diskussionen mit anderen zu gehen, mit anderen Forschungsfeldern zu vergleichen. All das waren wichtige Quellen, die mir dabei geholfen haben, einen neuen Blick auf meine Empirie zu kriegen als den und auf Therapieforschung zu kriegen als den, womit ich anfange. Es hilft auch, sich zu vergewissern, gegen welche Gegenpositionen ich da ins Feld ziehe und was ich deswegen für nötig und relevant halte, genauer zu analysieren und darzulegen in meiner Forschung. Wenn man also eine Fragestellung entwickelt, dann entwickelt man natürlich die Einzelaspekte oder Hauptdimensionen einer Gesamtfragestellung und die Teilanalysen, die nötig sind, um diese Fragestellung zu beantworten, die muss man auch neu bestimmen und das Verhältnis zwischen den Teilfragestellungen muss man auch neu bestimmen, wenn man das tut. Und es führt, finde ich, dazu, dass ich dann eine selektive und priorisierte Nutzung des Materials gebraucht habe, das ich vorhanden hatte, als Mittel dazu, die neu bestimmten Fragestellungen zu erkennen. Andere Seiten des Materials habe ich links liegen gelassen. Jetzt will ich das anhand... Wie viel Zeit habe ich noch, Moos? Also in Sekunden. So. Und davon muss jetzt gucken, wie viele okay. Diskussionen zulassen. Okay, gut, danke. Ich will, jetzt wo ich es im Nachhinein ja erzähle, das Buch liegt schon vor, werde ich erzählen, wie das eigentlich aus dem, was ich hier gesagt habe, der Aufbau der Darstellung im Buch direkt folgt. Wie habe ich also die Analyse und die Darstellung der Analyse im Buch von diesem Hintergrund her bestimmt? Ne? In das erste Empirie-Kapitel habe ich gesucht nach dem, was ich anlegen habe, Marx, den einfachen Anfang nennen könnte und zugleich das Ergebnis der bisherigen Analysen als Ausgangspunkt. Also ein einfacher Anfang als Ergebnis und als Ausgangspunkt meiner Analyse, meiner Darstellung, musste ich suchen. Sonst könnte ich nicht dort anfangen und dann danach wieder aufbauen. Und der einfache Anfang ist eigentlich der in der Praxis. Ich habe ja einen Praxiszugang. Also einfach der, den die Klienten da vollziehen, der Einstieg in das meistens unbekannte therapeutische Arrangement. Das ist ein Engagement einer Praxis, in dem Sie vom ersten Tag an einsteigen, das Sie nicht kennen, das hinzugeführt wird zu Ihrem Alltagsleben. Dieses Engagement wird üblicherweise in der Therapieforschung als total bedeutungslos angesehen, als eine bedeutungslose Selbstverständlichkeit hingenommen und übersprungen. Hier versuche ich das hervorzuheben, um das, was da passiert, überhaupt in einer Praxis zu verankern und in der Strukturierung, Gestaltung des Arrangements dieser Praxis daraus zu sehen. Also nicht in einer amorphen Praxis, sondern in einer schon arrangierten Praxis. Und die Frage da, noch eine, eins sich dazu, wie bewegen sich die Teilnehmer, hier die Klienten, in dieser Praxisstruktur hinein und aus, also über Zusammenhänge hindurch. Das heißt, ich fing damit an, zu fragen, welche Bedeutung hat es für die Klienten, in diesen damit anzufangen, in diesen Gesprächen teilzunehmen, als Ergänzung zu ihrem üblichen Alltagsleben, mit dem besonderen Fokus von solchen ausgesonderten Gesprächen auf Probleme und Problemverarbeitung, wie in dieser sonderartigen Praxis, wie lernen Sie, wie erfassen Sie, wie greifen Sie Ihre Teilnahme darin an? Wie finden Sie überhaupt raus, wie Sie darin teilnehmen? Und wie überlegen Sie für sich und miteinander, was Therapeuten darin für Sie tun können? Welche Vorstellungen darüber haben Sie? Welche Unterschiede gibt es zwischen Ihnen darüber, wie Sie in den Gesprächen teilnehmen, was Sie davon haben können und wie gehen Sie mit diesen Unterschieden zwischen Ihnen um? Und wenn Sie dann die Gespräche wieder verlassen, wie reinterpretieren Sie das, was da lief, wenn Sie anderswo hinkommen? Das zu verarbeiten waren für mich, es gibt noch mehr Details dazu, das ist so grob gesagt die Hauptlegung des ersten Kapitels, der Empirie-Kapitels. Das waren für mich, sehe ich das als notwendige Voraussetzung, um überhaupt andere Dimensionen der Analyse von Therapiepraxis einführen zu können. Also das, was später kommt in späteren Kapiteln, sind Hinzufügungen und Erweiterungen im Aufbau einer Analyse. Deshalb das Thema des nächsten Kapitels: Wie reichen die Gespräche über die Bedeutung der Gespräche über das Gespräch hinaus? In andere Zusammenhänge hinein. Und als ich die Frage stellte und den Materialien anguckte, war es ein Beispiel dafür, was einem passieren kann, wenn man so über solche Sachen forscht. Ich war zutiefst enttäuscht über das, was die Klienten darüber sagten. Ich fand es total vage, und fand, ich konnte nicht sehr viel damit anfangen. Und was mir dabei gelungen ist, ist davon runterzukommen und mir zu fragen, du musst eine falsche Sicht darauf haben. Es kann doch nicht sein, dass sie nichts sagen darüber. Es muss doch so sein, dass du das nicht siehst, was sie da sagen. Du musst anders fragen. Du musst neu an das Material rangehen und dir fragen, was sagen Sie anders darüber, dass ich beim ersten Blick darauf eigentlich fast als nichtssagend aufgefasst habe? Wie muss ich es anders begreifen, um zu begreifen, was Sie darüber von Bedeutung mir sagen? Das beinhaltet natürlich Verwirrung, Umdenken und so weiter. Und dann kam mir, also was mir da deutlich wurde, war zunächst mal, Sie sind darüber verwirrt. Sie sind verwirrt darüber. Sie haben keine klare Vorstellung darüber, wie Sie damit umgehen sollen, wenn Sie dieses Gespräch verlassen. Auch weil Sie nicht ganz wissen, wie Sie zu Ihren Problemen stehen und was Sie daran ändern wollen. Sie haben keine klare Stellungnahme dazu, was Sie verändern oder nicht verändern wollen in Ihrem Leben in Bezug auf Ihre Probleme. Sie müssen darüber nachdenken. Das war nämlich die Antwort, die auf diese Frage kommt. Was macht ihr nachher? Ja, nee, wir verwenden das nicht gleich. Wir müssen mehr darüber nachdenken. Das war die einfache Frage. Die beinhaltet all das hier. Die Verwirrung, die Stellungnahme, das Herausfinden, was fange ich damit an in verschiedenen Zusammenhängen. Sie müssen einander finden, um überhaupt anfangen zu können, miteinander ein gemeinsames Leben zu ändern. Sie müssen das Reden miteinander in der Therapiesitzung in verschiedene Formen von Handlungen, in verschiedenen Zusammenhang transformieren können und so weiter und so weiter. Das habe ich gestern vorgeführt. Dann konnte ich weiter. Als ich das erblickt hatte, konnte ich endlich mal weiter mit der Analyse. Erst dann, ne? Und also das heißt, erst nachdem ich diese beiden Kapitel geschrieben habe, über quasi das strukturelle Arrangement der Therapie im Verhältnis zum Alltagsleben, konnte ich die Anfangsfrage für Therapieforschung aufgreifen, wie begreife ich die Veränderungsprozesse? Denn jetzt habe ich im Rahmen eine Struktur, in der ich verfolgen muss, wie Veränderungen verlaufen. Das war nämlich dann das Thema des nächsten Kapitels. Veränderungsprozesse in so einem Praxisarrangement und in der Art und Weise, wie sie, die Leute sich dahin bewegen, zu begreifen. Das ging dann über Versuche, Veränderungsbegriffe ein Stück weit weiterzuentwickeln und Lernbegriffe in Bezug auf sowas auch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Das waren also neue begriffliche Forderungen entstanden daraus. Und ich fand dann an, diese Veränderungen über Zeit und Raum zu analysieren, so allgemeiner. Merkt euch mal, das ist noch nicht mal ein Fokus auf Probleme, sondern nur auf Veränderungen. Und das ist gezielt so. Nur erst das Kapitel nachher heißt dann, wie verändern Sie dann Ihre Probleme? Also zunächst mal Veränderungsprozesse allgemeiner, dann spezifiziert auf Probleme. Gibt es Besonderheiten daran, wie man an problematische Veränderungsprozesse in Bezug auf andere, die weniger problemzentriert sind? Diese Frage muss ich mir doch stellen. Und nach diesen, das waren vier Empirie-Kapiteln, kommt dann ein fünftes hinzu. Normalerweise, und das war dann eine Veränderung meines analytischen Herangehensblicks wieder, es ging mir auf, dass ich, wenn ich das so analysiert hatte, hatte ich die Bewegung durch Handlungszusammenhänge hindurch analysiert und ich habe die Intervention als etwas, das in und durch diese Bewegung sich vollzieht, analysiert. Ne? Also das war auch die Gespräche da hineinwirken und so weiter und so weiter. Aber was darin zu kurz greift, ist, dass der Zusammenhang Ihres Alltagslebens nicht im Zentrum ist, sondern das Zueinander dessen, was in verschiedenen Teilen passiert. Das ist etwas anderes. Ne? Also das war dann der Einstieg für mich in die Fragestellung von Lebensführung. Intervention nicht nur in Bezug auf einzelne Handlungszusammenhänge und quer durch sie hindurch, sondern in Bezug darauf, wie die Klienten, wie jeder andere, versucht, ein relativ kohärentes Leben zu leben. Und darin die Teile besonderer Bedeutung, die einzelnen Bereiche des Lebens besondere Bedeutung im angestrebten Zusammenhang des laufenden Alltagslebens haben. Das war es eigentlich, was ist nur Schlusswort nur. Also ich sehe das, was ich jetzt gesagt habe, als ein Plädoyer dafür, einen kritischen Umgang mit der eigenen Forschung als eine Herausforderung und Stärke unsere Forschung anzusehen. Und ja, das reicht. Ja.